Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. On the day that the award was announced, a German friend of mine called me, very excited. And he said, congratulations, I can't wait to go and see the event. An dem Tag, an dem der Name des Preisträgers bekannt gegeben wurde, rief mich ein Freund aus Deutschland an und war sehr aufgeregt. Er sagte, herzlichen Glückwunsch, ich kann es kaum erwarten, bei der Preisverleihung dabei zu sein. Ich erwiderte, dass ich die Möglichkeit in Erwägung zog, nicht teilzunehmen, obwohl ich das wirklich gerne täte. Ich wusste einfach nicht, ob es klappen würde. Er war schockiert, empört angesichts der Tatsache, dass ich überlegte, nicht teilzunehmen. Ich sagte, ich weiß, dass das ein sehr prestigeträchtiger Preis ist und ich würde wirklich gerne hinfliegen. Es ist einfach nur aus Zeitgründen. Er erwiderte, nein, das verstehst du nicht. Es geht nicht um das Prestige des Preises. Es gibt viele hochrangige Preise überall auf der Welt. Und man kann natürlich nicht an allen Preisverleihungen teilnehmen. Nimm dir nur eine Stunde Zeit und lies online etwas über die Ziele dieser Anerkennung und in welchem Geist dieser Preis verliehen wird. Und du wirst sehen, dass es der perfekte Preis für das ist, was du, Laura Poitras und Edward Snowden, versucht habt, mit eurer Arbeit zu erreichen. And Laura Poitras and Edward Snowden tried to do in the work that he did. Der amerikanische Autor Glenn Greenwald bei der Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises am 1. Dezember in der großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität in München für sein Buch über die globale Überwachung, den Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen. Guten Abend, meine Damen und Herren. I think every award that I get, I feel, is a recognition. Edward Snowden's award as well. Unfortunately, he's not able to travel outside of Russia. Grundsätzlich ist jeder Preis, den ich bekomme, auch in Anerkennung für Edward Snowden, der sich in Russland befindet und leider nicht frei reisen kann. Das hat sicherlich bei der Preisvergabe auch eine Rolle gespielt. Dennoch bin ich der Meinung, dass auch Snowden diesen Preis verdient hat. Ich spreche regelmäßig mit Edward, aber nicht mehr täglich wie am Anfang seines Aufenthalts in Moskau. Erst vor einigen Tagen habe ich mich mit ihm unterhalten. Übrigens, Edward Snowden würde nie ohne eine Verschlüsselungstechnik kommunizieren. Und ich mittlerweile auch nicht. Wir benutzen beide sehr moderne, abhörsichere Verschlüsselungstechniken. Ich habe Edward in Moskau bereits besucht und ich bin sicher, dass wir uns noch dort sehen werden. Ob das Buch auch auf Russisch erscheinen wird, weiß ich nicht. Alles begann am 1. Dezember 2012 mit einer geheimnisvollen Nachricht. Einer E-Mail von einem Unbekannten, der sich Cincinnatus nannte. Lucius Quintus Cincinnatus war ein römischer Bauer, der im 5. Jahrhundert vor Christus zum Diktator ernannt wurde und die Aufgabe hatte, Rom gegen die Angriffe der Nachbarvölker zu verteidigen, was ihm auch gelang. Danach legte er sein Amt nieder, zog dem öffentlichen Leben eine ruhige Existenz auf seinen Feldern vor. Noch heute gilt der römische Aristokrat als Symbol für bürgerliche Tugendhaftigkeit. Es liegt mir sehr am Herzen, dass Menschen sicher miteinander kommunizieren können, war in dieser Mail zu lesen. Der anonyme Schreiber empfahl Glenn Greenwald, einem der einflussreichsten politischen Kommentatoren Amerikas, das PGP-Verschlüsselungsprogramm zu nutzen. PGP steht für Pretty Good Privacy, ziemlich gute Privatsphäre. Dieses Programm soll E-Mails und andere Formen der digitalen Kommunikation vor Ausspähung und Hackerattacken schützen. Nach mehreren kryptischen Mails lud der geheimnisvolle Cincinnatus, der die Artikel Greenwalds und dessen Engagement in Fragen der Geheimhaltungspolitik der USA bestens kannte, den Journalisten nach Hongkong ein, mit dem Versprechen, ihm Dokumente über das globale Spionagesystem der amerikanischen Geheimdienste zu zeigen und zu überlassen. Von der Redaktion des Guardian unterstützt, entschied sich Glenn Greenwald mit der Filmemacherin Laura Poitras und einem Mitarbeiter des Guardian nach Hongkong zu reisen, um den Whistleblower Edward Snowden zu treffen. Die Öffentlichkeit habe das Recht, über das ganze Ausmaß der Massenüberwachung informiert zu werden, da die Bevölkerung unter Kollektivverdacht stehe, so Edward Joseph Snowden, ehemaliger leitender Berater der National Security Agency der Vereinigten Staaten. Hören wir nun, wie Glenn Greenwald das erste konspirative Treffen mit dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter in seinem Buch schildert. Am Abend des 2. Juni, einem Sonntag, landeten wir in Hongkong und fuhren anschließend vom Flughafen zu unserem Hotel im noblen Stadtteil Kowloon. Vereinbarungsgemäß wollten wir uns schon kurz darauf mit Snowden treffen. Kaum hatte ich mein Hotelzimmer betreten, schaltete ich meinen Laptop ein und sah nach, ob er in das verschlüsselte Chatprogramm, das wir benutzten, eingeloggt war. Tatsächlich, er war da und wartete bereits, wie fast immer. Nach ein paar Höflichkeitsfloskeln besprachen wir die Logistik für unser erstes Treffen. »Sie können in mein Hotel kommen«, sagte er. Dass er in einem Hotel wohnte, war das Erste, womit er mich überraschte. Ich wusste zwar immer noch nicht, warum er sich in Hongkong aufhielt, nahm zu diesem Zeitpunkt jedoch an, dass er dort hatte untertauchen wollen. Ich hatte ihn mir in irgendeiner Bruchbude vorgestellt, einem billigen Apartment, das er sich auch ohne regelmäßigen Gehaltscheck leisten konnte. Nicht komfortabel in einem Hotel, sozusagen vor aller Augen, mit sich täglich summierenden Kosten. Anders als ursprünglich geplant, beschlossen wir uns lieber erst am nächsten Morgen zu treffen. Eigentlich war es Snowden, der diese Entscheidung traf und damit die Weichen stellte für eine von extremer Vorsicht geprägte, spionagefilmähnliche Atmosphäre, die uns die nächsten Tage begleiten sollte. »Sie ziehen wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit auf sich, wenn Sie sich nachts in der Stadt bewegen«, meinte er. »Dass zwei Amerikaner spät abends in ihrem Hotel einchecken und dann sofort rausgehen, ist ziemlich ungewöhnlich. Es wirkt normaler, wenn Sie am Vormittag herkommen.« Snowdens Angst vor einer Überwachung durch die Behörden Hongkongs und Chinas war ebenso groß wie vor einer möglichen Bespitzelung durch die Amerikaner. Er befürchtete, Agenten der örtlichen Geheimdienste könnten uns gefolgt sein. Ich beugte mich seiner Entscheidung, da ich vermutete, dass er wusste, wovon er redete. Trotzdem war ich enttäuscht, dass wir uns an diesem Abend nicht mehr treffen würden. Da der Zeitunterschied zwischen Hongkong und New York genau 12 Stunden beträgt, waren Tag und Nacht jetzt umgekehrt, und so fand ich in dieser Nacht, wie auch sonst während dieser Reise, kaum Schlaf. Dafür war nur zum Teil der Jetlag verantwortlich. Wegen meiner beinahe unerträglichen Anspannung döste ich lediglich immer wieder für 1,5, maximal 2 Stunden ein. Und das sollte für die gesamte Dauer meines Aufenthalts mein Schlafrhythmus bleiben. Am nächsten Morgen trafen Laura Poitras und ich uns im Foyer und nahmen dann ein Taxi zu Snowdens Hotel. Die Details unseres Treffens hatte Laura mit ihm besprochen. Im Taxi wollte sie nur sehr ungern etwas darüber sagen, aus Angst, der Fahrer könnte ein Undercover-Agent sein. Ich selbst war mit meinem Urteil, dass solche Ängste paranoid seien, inzwischen nicht mehr ganz so schnell bei der Hand wie früher. Immerhin konnte ich Laura so viel entlocken, dass ich in etwa wusste, wie das Treffen ablaufen würde. In Snowdens Hotel sollten wir in den 3. Stock fahren, wo sich die Konferenzräume befanden. Er hatte einen bestimmten Raum als Treffpunkt gewählt, den er für besonders geeignet hielt. Zum einen war er abgelegen genug, dass nur mit sehr wenig Personenverkehr, wie er es nannte, zu rechnen war. Zum anderen aber doch nicht so weit ab vom Schuss, dass es auffiel, wenn wir dort warteten. Im 3. Stock, so Laura, sollten wir den erstbesten Hotelangestellten, dem wir in der Nähe des vorgesehenen Treffpunkts begegneten, fragen, wo es hier ein geöffnetes Restaurant gäbe. Diese Frage wäre für Snowden, der sich in Hörweite aufhalten würde, das Signal, dass uns niemand gefolgt war. In dem bewussten Raum sollten wir auf einem Sofa neben einem Riesenalligator warten der allerdings nur zur Dekoration diente, wie mir Laura bestätigte. Für das Treffen waren zwei Zeiten vereinbart. 10 Uhr und 10.20 Uhr. Falls Snowden nicht spätestens 2 Minuten nach dem ersten vereinbarten Zeitpunkt erschien, sollten wir den Raum verlassen und zur zweiten vereinbarten Zeit wiederkommen. Er würde dann zu uns stoßen. »Woher wissen wir, dass er es ist?«, fragte ich Laura. »Wir hatten ja praktisch überhaupt keine Informationen über ihn, kannten weder sein Alter noch seine Hautfarbe oder sein Aussehen. Gar nichts.« »Er wird einen Zauberwürfel in der Hand haben«, erwiderte sie. Ich musste laut lachen, weil ich die Situation so schräg, so bizarr und unwirklich fand. »Das ist ein surrealer, internationaler Thriller, der in Hongkong spielt«, dachte ich. Das Taxi setzte uns vor dem Myra Hotel ab, das ebenfalls in Kowloon lag, einem quirligen Geschäftsviertel mit schlanken Hochhäusern und mondänen Geschäften. Auffälliger ging es nicht. Als wir die Eingangshalle betraten, verschlug es mir erneut die Sprache. Snowden wohnte nicht einfach in irgendeinem Hotel, sondern in einem weitläufigen Luxushotel, sehr ähnlich dem, in dem ich abgestiegen war. Und dort kostete eine Übernachtung mehrere hundert Dollar, wie ich wusste. Warum, fragte ich mich, sollte sich jemand, der über die Machenschaften der NSA auspacken wollte und sich vor Enttarnung schützen musste, ausgerechnet in Hongkong in einem Fünf-Sterne-Hotel verstecken? Noch dazu in einem der bekanntesten Viertel der Stadt. Aber es hatte keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. In wenigen Minuten würde ich unseren Informanten treffen und dann vermutlich eine Antwort auf all meine Fragen bekommen. Wie viele Gebäude in Hongkong hatte auch das Myra Hotel die Ausmaße eines kleinen Dorfes. Laura und ich brauchten mindestens eine Viertelstunde, bis wir durch die endlosen Gänge zum vereinbarten Treffpunkt fanden. Wir mussten mehrere Aufzüge nehmen, verschiedene Übergänge zwischen den Gebäudetrakten passieren und immer wieder nach dem Weg fragen. Als wir glaubten, in der Nähe des Treffpunkts zu sein, sahen wir einen Hotelangestellten. Etwas verlegen stellte ich ihm die als Code vereinbarte Frage, und wir hörten uns an, welche Möglichkeiten er uns nannte. Als wir um die Ecke bogen, fiel unser Blick durch eine offene Tür auf ein großes, grünes Krokodil aus Plastik, das dort auf dem Boden lag. Der Anweisung entsprechend setzten wir uns auf das Sofa und warteten, nervös und schweigend. Der kleine Raum hatte offenbar keine bestimmte Funktion. Es gab für niemanden irgendeine Veranlassung, ihn zu betreten, denn außer dem Sofa und dem Krokodil befand sich nichts darin. Nachdem wir 5 Minuten lang schweigend dagesessen hatten und niemand gekommen war, gingen wir wieder und warteten in einem anderen Raum in der Nähe weitere 15 Minuten. Um 10.20 Uhr kehrten wir zurück und nahmen wieder unseren Platz bei dem Krokodil ein, auf dem Sofa, von dem aus man auf die hintere Wand und in einen großen Spiegel blickte. 2 Minuten später hörte ich jemanden eintreten. Statt mich zur Tür umzudrehen, blickte ich weiter in den Spiegel und sah einen Mann auf uns zukommen. Erst als er sich uns auf 1-2 Meter genähert hatte, wandte ich mich um. Als erstes nahm ich den ungelösten Zauberwürfel wahr, der sich in der linken Hand des Mannes drehte. Snowden begrüßte uns mit einem »Hallo«, gab uns aber nicht die Hand, denn es war vereinbart, dass das Zusammentreffen zufällig erscheinen sollte. Plangemäß fragte Laura ihn nach dem Essen im Hotel, und er entgegnete, dass es schlecht sei. Von all den verblüffenden Wendungen, die es in dieser Geschichte gab, war der Augenblick unserer persönlichen Begegnung die größte Überraschung für mich. Snowden war zu der Zeit 29 Jahre alt, wirkte mit seinen Jeans, dem weißen T-Shirt, mit irgendeinem verwaschenen Schriftzug und der modischen Nerdbrille aber deutlich jünger. Trotz des spärlichen, stoppeligen Kinnbarts sah er aus, als hätte er erst vor kurzem begonnen, sich zu rasieren. Er wirkte insgesamt recht proper, hielt sich militärisch gerade, war aber ziemlich dünn und blass und, wie wir alle drei in diesem Moment, sichtlich angespannt und zurückhaltend. Er hätte gut einer der Computerfreaks von Anfang bis Mitte 20 sein können, wie man sie in den Computerräumen von Colleges antrifft. Das passte für mich alles so gar nicht zusammen. Ohne bewusst darüber nachgedacht zu haben, war ich aus verschiedenen Gründen davon ausgegangen, dass Snowden älter sei, wahrscheinlich in den 50ern oder 60ern. Allein schon, weil er offenbar Zugang zu so vielen brisanten Dokumenten hatte, hatte ich vermutet, er müsse eine gehobene Position in einer Behörde der nationalen Sicherheit innehaben. Zudem bewies er immer so viel Scharfblick und strategisches Verständnis, dass ich ihn als einen alten Hasen in der Polizszene eingeschätzt hatte. Und schließlich wusste ich, dass er bereit war, alles aufzugeben und wahrscheinlich den Rest seiner Tage im Gefängnis zu sitzen, um ans Licht zu bringen, was die Welt seiner Ansicht nach erfahren musste. Deshalb nahm ich an, dass er eher am Ende seiner Karriere stand. Wer eine derart drastische Entscheidung trifft und sich selbst geradezu opfert, dachte ich mir, der muss Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte der Desillusionierung hinter sich haben. Dass dieser junge Bursche mein Informant sein sollte, der über all das geheime NSA-Material verfügte, war eines der verwirrendsten Erlebnisse meines Lebens. In Gedanken spielte ich rasend schnell die verschiedenen Möglichkeiten durch. Steckte da irgendein Schwindel dahinter? War ich umsonst um die halbe Welt geflogen? Wie konnte ein so junger Mensch Zugang zu der Art von Informationen haben, wie wir sie gesehen hatten? Konnte das wirklich die in der Welt der Geheimdienste und der Spionage so bewanderte Person sein, als die wir unseren Informanten kennengelernt hatten? Vielleicht war das sein Sohn, dachte ich. Oder ein Helfer, der uns jetzt erst zum eigentlichen Informanten bringen sollte. Alles Mögliche ging mir durch den Kopf, aber nichts schien mir überzeugend. »Gut, dann kommen Sie mit«, sagte er sichtlich angespannt. Laura und ich folgten ihm. Unterwegs gab jeder ein paar zusammenhanglose Smalltalk-Floskeln von sich. Ich war zu verblüfft, zu verwirrt, als dass ich hätte viel sagen können, und ich wusste, Laura ging es genauso. Snowden wirkte sehr wachsam, als hielte er ständig Ausschau nach unerwünschten Beobachtern oder anderen Anzeichen einer Gefahr. Also gingen wir die meiste Zeit schweigend nebeneinander her. Ohne zu wissen, wohin er uns brachte, folgten wir ihm in den Aufzug, stiegen im 10. Stock aus und gingen dann zu seinem Zimmer. Dort zog Snowden eine Schlüsselkarte aus seiner Brieftasche und öffnete die Tür. »Herzlich willkommen«, sagte er. »Tut mir leid, dass es hier ein bisschen chaotisch ist, aber ich habe das Zimmer praktisch seit mehreren Wochen nicht mehr verlassen.« Es sah tatsächlich ziemlich chaotisch aus. Auf dem Tisch stapelten sich halb leer gegessene Teller vom Zimmerservice und überall lag schmutzige Kleidung herum. Snowden räumte einen Sessel frei und bat mich, Platz zu nehmen. Er selbst setzte sich auf das Bett. Das Zimmer war so klein, dass wir uns auf eine Distanz von vielleicht einem Meter gegenüber saßen. Unser Gespräch verlief förmlich. Es schleppte sich in angespannter Atmosphäre dahin. Snowden kam sofort auf Sicherheitsaspekte zu sprechen und fragte mich, ob ich ein Handy dabei hätte. Es funktionierte zwar nur in Brasilien, aber er bestand dennoch darauf, dass ich den Akku herausnahm oder es im Kühlschrank seiner Minibar deponierte, um mein Abhören wenigstens zu erschweren. Wie ich es von Laura schon im April gehört hatte, behauptete jetzt auch Snowden, die amerikanische Regierung sei in der Lage, Handys ferngesteuert zu aktivieren und in Wanzen umzufunktionieren. Ich wusste also, dass es technisch möglich war, tat die Bedenken der beiden aber trotzdem als leicht paranoid ab. Doch ich war derjenige, der falsch lag. Die Regierung ließ diese Technik schon seit Jahren bei polizeilichen Ermittlungen einsetzen. Ein Bundesrichter, der beim Prozess gegen mutmaßliche New Yorker Gangster den Vorsitz führte, entschied im Jahr 2006, dass der Einsatz dieser Roving Buck, wandernde Wanze genannten Technik, also die ferngesteuerte Umwandlung eines Mobiltelefons in ein Abhörgerät durch das FBI, rechtmäßig sei. Als ich mein Handy sicher in Snowdens Kühlschrank deponiert hatte, nahm er die Kissen von seinem Bett und legte sie vor die Zimmertür. »Wegen der Leute, die auf dem Korridor vorbeigehen«, erklärte er und fügte hinzu, »an der Zimmerdecke könnte es Mikrofone und Kameras geben, aber was wir zu besprechen haben, wird ohnehin in den Nachrichten kommen.« Und das war keineswegs nur als Scherz gemeint. Noch wusste ich so gut wie nichts über Snowden. Wer er war, wo er arbeitete, was ihn wirklich motivierte oder was er getan hatte. Daher konnte ich nicht abschätzen, welche Gefahren uns möglicherweise drohten, durch Überwachung oder was auch immer. Mein beherrschendes Gefühl war Unsicherheit. Laura setzte sich gar nicht erst und sagte auch nichts, sondern begann sofort, ihre Kamera und das Stativ auszupacken und aufzustellen. Vielleicht, um auf diese Weise ihre Anspannung loszuwerden. Dann steckte sie mir und Snowden ein Mikrofon an. Dass sie in Hongkong filmen wollte, hatten wir bereits besprochen. Schließlich war sie Dokumentarfilmerin und arbeitete gerade an einem Film über die NSA. Unser gemeinsames Unternehmen würde zwangsläufig einen Großteil ihrer Geschichte ausmachen. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass die Kamera von Anfang an laufen würde. Es gab eine große kognitive Dissonanz. Wir saßen hier mit jemandem zusammen, der sich nach Ansicht der amerikanischen Regierung schwerer Straftaten schuldig gemacht hatte, und das Ganze wurde auch noch gefilmt. Nach wenigen Minuten war Laura startbereit und verkündete, ich beginne jetzt zu drehen, als wäre es das Normalste auf der Welt. Snowden und ich waren ohnehin schon befangen. Aber sobald sich die Kamera auf uns richtete, wurden wir schlagartig noch förmlicher. Der Ton wurde unfreundlicher, die Körperhaltung steifer und wir sprachen langsamer. Ich habe im Laufe der Jahre viele Vorträge darüber gehalten, wie sich das menschliche Verhalten durch Überwachung verändert und anhand von Studien gezeigt, dass Menschen gehemmter sind, wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden und mit ihren Äußerungen vorsichtiger werden. Es half alles nichts. Ich musste ins kalte Wasser springen. »Ich habe eine Menge Fragen an Sie«, begann ich, »und ich fange jetzt einfach mal an. Dann können wir weitersehen.« »In Ordnung«, erwiderte Snowden, zweifellos ebenso erleichtert wie ich, dass wir uns nicht mit Smalltalk aufhielten. Zwei Punkte waren in diesem Moment für mich vorrangig. Da wir alle um das Risiko wussten, dass Snowden jeden Moment festgenommen werden konnte, wollte ich möglichst viel über ihn erfahren. Über sein Leben, seine Jobs, was ihn zu seiner Entscheidung bewogen hatte, wie er vorgegangen war, um an diese Dokumente zu kommen und aus welchem Grund er sich in Hongkong aufhielt. Und zweitens wollte ich herausfinden, ob er wirklich alle Fakten auf den Tisch legte oder ob er Wichtiges über seine Person und das, was er getan hatte, verschwieg. Seit fast 8 Jahren schrieb ich inzwischen über politische Themen, aber für dieses Vorhaben war meine Erfahrung in meinem früheren Beruf als Prozessanwalt wesentlich relevanter. Denn zu dessen Aufgaben gehört es auch, Zeugen zu befragen. Bei einer solchen Befragung sitzt man sich Stunden, manchmal tagelang mit Zeugen an einem Tisch gegenüber. Sie sind gesetzlich zu einer Aussage verpflichtet und müssen jede ihnen gestellte Frage nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Um die Wahrheit herauszufinden, ist es besonders wichtig, Lügen und frei Erfundenes aufzudecken und Ungereimtheiten aufzuspüren. Diese Zeugenbefragungen zählen zu den wenigen Dingen, die mir am Anwaltsberuf wirklich gefallen haben. Und ich habe alle möglichen Strategien entwickelt, um Zeugen auseinanderzunehmen. Dazu gehörte immer wieder, sie gnadenlos mit Fragen zu bombardieren. Die gleichen Fragen immer wieder zu stellen, aber in einem anderen Kontext, aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven und so herauszufinden, wie stichhaltig ihre Darstellungen waren. Anders als bei den Chatgesprächen mit Snowden, bei denen ich mich eher passiv verhalten hatte, setzte ich jetzt genau diese Strategien ein. Ich überhäufte ihn geradezu mit Fragen. Geschlagene 5 Stunden lang, ohne auch nur eine kurze Pause für einen Toilettengang oder einen Imbiss. Ich begann bei seiner frühen Kindheit, seiner Schullaufbahn und seinem beruflichen Werdegang, ehe er für staatliche Behörden gearbeitet hatte. Ich wollte jedes Detail wissen, an das er sich erinnern konnte. Snowden, erfuhr ich, stammte aus einer Familie der unteren Mittelschicht in North Carolina und wuchs in Maryland auf. Beide Eltern waren Staatsbedienstete. Sein Vater hatte 30 Jahre bei der Küstenwache gearbeitet. In der Highschool hatte er sich völlig unterfordert gefühlt und sie vorzeitig beendet, weil ihn das Internet wesentlich mehr interessiert hatte als der Unterricht. Mein Eindruck aus unseren früheren Chatgesprächen bestätigte sich schon zu Beginn unserer ersten persönlichen Begegnung. Snowden war hochintelligent und rational. Er dachte überaus methodisch. Seine Antworten waren präzise, klar und überzeugend. Er nahm fast immer direkt auf meine Fragen Bezug, ohne seltsame Abschweifungen oder wirre Schilderungen, wie sie für psychisch instabile oder gestörte Menschen typisch sind. Seine unerschütterliche Haltung und Fokussiertheit flößten Vertrauen ein. There was a moment on the third or fourth day when Snowden learned. Am 3. oder am 4. Tag, als wir bereits in Hongkong waren, hat Snowden erfahren, dass jemand von der NSA bei seinem Haus in Hawaii aufgetaucht war und dass man sich nach ihm erkundigt hätte, wo er sich aufhalte. Da war er sehr beunruhigt, dass womöglich die NSA bereits Verdacht geschöpft hatte, dass er die USA verlassen und Dokumente außer Landes geschafft hatte. Aber es hätte auch so etwas wie ein Routinebesuch sein können. Da war er sehr nervös, sehr aufgeregt. Dennoch gab es keinen Moment, wo wir an unserem Unternehmen gezweifelt haben und unseren Plan hätten aufgeben wollen. Mir war immer bewusst, dass es meine Pflicht war, als Journalist und als Bürger verantwortungsvoll zu handeln und den Plan nicht scheitern zu lassen. Und nach wie vor bin ich der Meinung, dass ich richtig gehandelt habe. Ich habe darüber auch mit meinem Lebensgefährten in Brasilien gesprochen und mit ihm über die Frage diskutiert, wie dies alles unser Leben grundlegend verändern würde. Wir waren uns bewusst, dass dieser Schritt große Konsequenzen mit sich bringen würde. Aber wir waren uns darüber einig und haben nie daran gezweifelt. Glenn Greenwalds These lautet, das Ausspähen von Bürgern, egal in welchem Land, hängt nicht nur mit dem 11. September zusammen, resultiert vielmehr aus dem obsessiven, pathologischen Drang nach Machtakkumulation. Es sind aber auch andere Gründe, die nicht nur die US-Regierung zu solchem Handeln verleiten. Surveillance has all kinds of important effects on a society. Almost all of which benefit those. Man muss grundsätzlich sagen, dass sich Überwachung in vielerlei Hinsicht auf eine Gesellschaft auswirkt. Die meisten Auswirkungen sind jedoch nur für diejenigen von Vorteil, die an der Macht sind. Deswegen ist fast jede Regierung, jeder Staat mit solchen Methoden der Massenüberwachung einverstanden. Durch Überwachung werden wir zu Gefangenen. Es gibt soziologische Studien darüber, wie Menschen durch Überwachung ihr Verhalten ändern. Sie passen sich an, werden zu Konformisten. Sie verhalten sich wie passive Untertanen. Deswegen befürworten politische Führer die Überwachung der Bürger. Breeds conformity. It's a very passive society, and that's the reason why political leaders love surveillance. Wissen ist Macht, Unwissen Ohnmacht. Hören wir eine weitere Passage aus Glenn Greenwalds Buch Die globale Überwachung. Einen Großteil der Zeit verwendete ich auf Fragen zu seinen beruflichen Tätigkeiten und seiner geistigen Entwicklung. Wie bei so vielen Amerikanern hatte sich Snowdens politische Einstellung nach den Anschlägen vom 11. September erheblich verändert. Er wurde wesentlich patriotischer. 2004, im Alter von 20 Jahren, war er zur US Army gegangen, um im Irakkrieg mitzukämpfen, den er damals für einen ehrenvollen Einsatz zur Befreiung des irakischen Volkes aus der Unterdrückung hielt. Schon nach den ersten Wochen Grundausbildung wusste er, dass es weniger darum ging, irgendjemandem die Freiheit zu bringen, als vielmehr Araber zu töten. Als er sich in dieser Zeit bei einem Unfall beide Beine brach und aus der Armee ausscheiden musste, war er bereits ziemlich ernüchtert hinsichtlich der wahren Motive für diesen Krieg. Aber Snowden glaubte immer noch, dass die USA im Grunde zu den Guten gehörten, und beschloss deshalb, wie viele andere aus seiner Familie, ebenfalls für den Staat zu arbeiten. Obwohl er keinen Highschool-Abschluss besaß, hatte er schon als Jugendlicher erste Chancen zu nutzen gewusst und noch nicht einmal 18 Jahre alt mit Technikarbeiten $30 in der Stunde verdient. Seit 2002 besaß er die MCSE-Zertifizierung, war also Microsoft Certified Solutions Expert. Aber eine Laufbahn beim Staat erschien ihm ebenso respektabel wie beruflich vielversprechend. Und so begann er als Wachmann am Center for Advanced Study of Language an der Universität von Maryland. In einem Objekt, das insgeheim von der NSA betrieben und genutzt wurde. Er wollte die Sicherheitsfreigabe für die höchste Geheimhaltungsstufe erhalten und als Techniker einen Fuß in die Tür bekommen. Snowden hatte zwar die Highschool abgebrochen, doch in technischen Dingen war er ein Naturtalent. Dank dieser Fähigkeiten und seiner hohen Intelligenz stieg er trotz seines jugendlichen Alters und seiner unzureichenden Schulbildung sehr schnell auf und arbeitete ab 2005 als IT-Experte für die CIA. Die gesamte Geheimdienstgemeinde habe händeringend nach Mitarbeitern mit Computererfahrung gesucht, sagte er mir. Das Überwachungssystem war derart umfassend geworden, dass die Nachrichtendienste unorthodox vorgehen mussten, um die benötigten Talente zu finden. Personen mit fortgeschrittenen Computerkenntnissen waren meistens jung, manchmal etwas seltsam und häufig nicht gerade Musterschüler gewesen. Oft fanden sie die Internetkultur wesentlich interessanter als die offiziellen Bildungseinrichtungen und Angebote. Snowden entwickelte sich im IT-Team des Geheimdienstes bald zum geschätzten Mitarbeiter. kompetenter und tüchtiger als die meisten seiner Kollegen mit einem College-Abschluss. Er hatte das Gefühl, genau das richtige Umfeld für sich gefunden zu haben, in dem seine besonderen Fähigkeiten geschätzt und fehlende akademische Abschlüsse ignoriert würden. 2006 wurde er, der zuvor nur als externer Dienstleister herangezogen worden war, von der CIA als Mitarbeiter in Vollzeit übernommen, wodurch sich wieder neue Chancen für ihn ergaben. 2007 erfuhr er von einer Stelle bei der CIA, bei der es um Arbeit mit Computersystemen ging, und zwar im Ausland. Dank bester Empfehlungen von seinen Vorgesetzten bekam er die Stelle und landete schließlich in Genf, wo er 3 Jahre lang bis 2010 getarnt als Angehöriger des diplomatischen Korps für die CIA arbeitete. Wie Snowden seine Tätigkeit beschreibt, war er wesentlich mehr als ein simpler Systemadministrator. Er galt als der beste IT-Mann und Experte für Cybersicherheit in der ganzen Schweiz, den man regelmäßig losschickte, wenn kein anderer ein Problem lösen konnte. Und er gehörte zu der handverlesenen CIA-Mannschaft, die Präsident Bush 2008 zum NATO-Gipfeltreffen nach Bukarest begleitete. Trotz seines beruflichen Erfolgs kamen ihm während dieser Zeit zum ersten Mal ernsthafte Zweifel an dem, was die amerikanische Regierung trieb. Weil die IT-Experten Zugang zu den Computersystemen haben, bekam ich Einblick in eine Menge geheimer Sachen, erzählte mir Snowden. Und vieles davon war ziemlich übel. Mit der Zeit begriff ich, dass das, was meine Regierung tatsächlich in der Welt anstellt, sich doch sehr von dem unterscheidet, was man mir immer beigebracht hat. Diese Erkenntnis wiederum bringt einen dazu, die Dinge mit anderen Augen zu sehen und vieles zu hinterfragen. Beispielsweise berichtete er mir, wie CIA-Beamte versuchten, einen Schweizer Bankangestellten dazu zu bringen, für sie zu arbeiten. Der Mann sollte vertrauliche Informationen über finanzielle Transaktionen von Personen liefern, die für die USA von Interesse waren. Snowden erzählte, dass sich einer der verdeckten CIA-Agenten mit dem Banker anfreundete, ihn eines Abends betrunken machte und ihn überredete, in diesem Zustand mit dem Wagen nach Hause zu fahren. Als die Polizei den Mann anhielt und wegen Trunkenheit am Steuer festnahm, bot ihm der CIA-Beamte seine Unterstützung an. Vorausgesetzt, der Banker erkläre sich zur Zusammenarbeit mit der CIA bereit. Der Rekrutierungsversuch schlug letztlich fehl. Sie zerstörten das Leben dieser Zielperson für nichts und wieder nichts, meinte Snowden. Abgesehen von dem hinterhältigen Plan an sich, habe ihn besonders gestört, dass der Agent auch noch stolz war auf das, was er getan hatte. Als zusätzlich frustrierend empfand er seine wiederholten erfolglosen Bemühungen, seine Vorgesetzten auf Probleme bei den Computersystemen und deren Sicherheit aufmerksam zu machen, die seiner Meinung nach gegen ethische Standards verstießen. Seine Bedenken, sagte er, wurden fast immer abgeschmettert. Es hieß immer, das ist nicht Ihre Aufgabe oder Sie haben nicht den Kenntnisstand, um das beurteilen zu können. Im Grunde bekam man gesagt, man solle sich darüber keine Gedanken machen, erklärte Snowden. Mit der Zeit galt er bei den Kollegen der CIA als jemand, der zu viele Bedenken äußerte. Eine Eigenschaft, die ihn bei seinen Vorgesetzten nicht gerade beliebt machte. Da habe ich dann wirklich begriffen, wie leicht es ist, Macht und Verantwortlichkeit voneinander zu trennen. Und je höher die Machtebene, desto weniger Aufsicht und Rechenschaftspflicht gab es. Gegen Ende des Jahres 2009 beschloss der mittlerweile desillusionierte Snowden, die CIA zu verlassen. Zu dieser Zeit, gegen Ende seiner Arbeit für die CIA in Genf, dachte er zum ersten Mal konkret daran, Geheimnisse über Dinge offenzulegen, die seiner Meinung nach nicht richtig waren. »Warum haben Sie diesen Schritt nicht damals schon getan?«, wollte ich wissen. Weil er damals dachte oder zumindest hoffte, dass nach der Wahl Barack Obamas zum Präsidenten einige der schlimmsten Missstände, die er gesehen hatte, behoben werden würden. Er versprach bei seinem Amtsantritt etwas gegen die Übergriffe der nationalen Sicherheitsdienste im Zuge der Terrorismusbekämpfung zu tun. Aber dann stellte sich heraus, dass Obama diesen Missbrauch nicht nur fortsetzte, sondern in vielen Fällen sogar ausweitete, sagte Snowden. Da wurde mir klar, dass ich nicht darauf warten konnte, dass jemand aus der politischen Führung das in Ordnung brachte. Führen bedeutet, als Erster zu handeln und anderen ein Beispiel zu geben, nicht darauf zu warten, dass andere etwas tun. Er machte sich auch Sorgen darüber, welcher Schaden entstehen könnte, wenn er enthüllte, was er bei der CIA mitbekommen hatte. Wenn man CIA-Geheimnisse offenlegt, kann man Menschen schaden, sagte er und bezog sich damit auf verdeckte Agenten und Informanten. Das wollte ich keinesfalls. Wenn man aber NSA-Geheimnisse preisgibt, schadet man nur missbräuchlichen Systemen und damit hatte ich weniger Probleme. Also ging Snowden wieder zur NSA. Dieses Mal als Angestellter der Dell Corporation, die für die Behörde tätig war. Seine neue Aufgabe brachte ihn 2010 nach Japan, wo er wesentlich mehr Zugang zu geheimen Überwachungsdaten bekam als zuvor. Was ich da sah, beunruhigte mich wirklich, berichtete Snowden. Ich konnte in Echtzeit beobachten, wie Drohnen potenzielle Zielpersonen überwachten, um sie gegebenenfalls zu töten. Man konnte ganze Dörfer sehen und was jeder Einzelne dort tat. Ich sah, wie die NSA die Internetaktivitäten von Menschen ausspähte, noch während sie auf der Tastatur tippten. Mir wurde bewusst, wie massiv die Überwachungsmethoden der USA die Privatsphäre verletzten. Ich erkannte das wahre Ausmaß dieses Systems und fast niemand wusste, was da alles geschah. Sein Bedürfnis, die Verpflichtung, öffentlich zu machen, was er beobachtete, wurde immer drängender. Je länger ich bei der NSA in Japan war, desto sicherer wusste ich, dass ich das alles nicht für mich behalten konnte. Dass es wirklich falsch wäre, die Allgemeinheit darüber in Unkenntnis zu lassen. President Obama, he has enormous responsibility for not just the increase of surveillance, but the ongoing war on terror. Präsident Obama hat eine enorme Verantwortung. Er ist nicht nur für die Massenüberwachung verantwortlich, sondern auch für den Kampf gegen den Terror. Die von der Bush-Regierung beschlossenen Maßnahmen sind unter der Obama-Administration sogar ausgeweitet worden. Und dies, obwohl Barack Obama während seines Wahlkampfes versprochen hatte, diese Maßnahmen zu reduzieren. Verständlicherweise hat darunter Obamas Bild auf internationaler Ebene gelitten, besonders in Deutschland und in Brasilien, wo er fast wie ein Heilsbringer verehrt wurde. Natürlich ist es einfach und für uns angenehm, zu glauben, dass der Handlungsspielraum des Präsidenten eingeschränkt ist, dass er ein guter Mensch mit guten Absichten ist und dass es schwierig für ihn ist, seine Pläne in die Tat umzusetzen. In seinem Wahlkampf hat er aber versprochen, gegen diejenigen Gruppen vorzugehen, die eine große Machtfülle und großen Einfluss angehäuft hatten. Er hat immer wieder beteuert, die Macht an das Volk, an die Bürger zurückgeben zu wollen und dass die Regierung viel näher an den Menschen sein sollte. In Wahrheit hat er es nicht einmal versucht. Es gab seinerseits keinerlei Versuche, die Macht dieser Gruppen zu durchbrechen oder zumindest ihren Einfluss in Grenzen zu halten. Im Gegenteil, er wurde sogar ihr ergebener Diener. But he never actually tried. There was never an attempt to confront those factions in any way. He became their most loyal servant. In den 70er Jahren hat es bereits einen großen Überwachungsskandal gegeben. Das FBI hatte davor Martin Luther King, einige Bürgerrechtler und später Antikriegsgegner ausspioniert. Daraus ergab sich, dass solche Ausspähaktionen oder Überwachungen wegen eines begründeten Verdachts nur aufgrund eines Gerichtsbeschlusses durchgeführt werden sollten. Nur, die Gerichte sind so zusammengesetzt, dass sie eine symbolische Haltung an den Tag legen, ohne de facto eine echte Kontrolle auszuüben. Die Gerichte waren immer auf der Seite der Regierung, deren Anträge auf Überwachung immer befürwortet wurden. Die Richter werden vom Kongress ernannt. Sie wiederum entscheiden, welche Richter für diese besonderen Gerichte nominiert werden, in denen darüber entschieden wird, was oder wer überwacht werden soll. Im Grunde genommen ist unsere Justiz ein in sich gefangenes System, das nach außen den Anschein weckt, Kontrolle auszuüben. In Wahrheit dient es nur den Bedürfnissen der Regierung und des Militärs. Anders als in Europa gibt es in den Vereinigten Staaten keine private, publizistische Machtkonzentration, wie sie beispielsweise in Italien vorkommt. Die US-Medien legen viel mehr Wert auf Patriotismus. Das hat man beim Krieg gegen den Irak gut beobachten können. Das heißt, wie es der Regierung durch die Medien gelungen ist, die Bevölkerung von der Richtigkeit und Notwendigkeit dieses Krieges zu überzeugen. Und zwar durch falsche Tatsachen. Nach dem 11. September hat der Patriotismus stark zugenommen. Viele Journalisten hatten Angst, als nicht patriotisch genug zu erscheinen. Das ist wirklich ein kulturelles Problem. Die US-Journalisten arbeiten für große Konzerne, die naturgemäß viel Macht akkumulieren. Statt gegen diese Machtfülle anzukämpfen und die Mächtigen herauszufordern, vermeiden Journalisten jede Art von Konfrontation und kontroversen Diskurs. Wer als Journalist erfolgreich sein will, muss enge Beziehungen mit den wichtigen Politikern knüpfen. Journalisten bekommen Informationen zugesteckt und profitieren selbstverständlich von der Nähe zur Macht. Fast jeder übt sich in vorauseilendem Gehorsam. Auf der anderen Seite ziehen auch die Politiker von den Beziehungen zu Journalisten und deren Berichterstattung ihren Profit. In den USA ist es vorgesehen, dass man vor der Veröffentlichung von brisantem Material die Regierung kontaktiert und ihr die Chance gibt, ihre Stellungnahme zu formulieren. Das heißt, man legt die zur Veröffentlichung bestimmten Dokumente vor und wartet auf den Kommentar der Behörden, die möglicherweise den Printmedien aus Gründen der nationalen Sicherheit den Druck der Unterlagen verbieten. Es kommt auch vor, dass man diese Empfehlung ignoriert, weil die vorgebrachten Argumente nicht eindeutig sind bzw. einen nicht wirklich überzeugen. Man achtet allerdings darauf, dass keine Namen von bestimmten Personen preisgegeben werden. Später, nachdem Snowdens Identität offenbart worden war, versuchten ihn die Reporter als eine Art schlicht gestrickten, untergeordneten IT-Typen hinzustellen, der zufällig über geheime Informationen gestolpert war. In Wirklichkeit verhielt er sich ganz anders. Während seiner Tätigkeit für CIA und NSA, erzählte Snowden, sei er schrittweise zu einem hochspezialisierten Cyberspion ausgebildet worden. Zu einem Hacker-Experten, der in die militärischen und zivilen Systeme anderer Staaten eindrang, um Informationen abzugreifen oder Angriffe vorzubereiten. In Japan wurde diese Ausbildung vertieft. Er lernte die neuesten Methoden zur Sicherung elektronischer Daten von anderen Geheimdiensten kennen und wurde formell als hochrangiger Cyberagent bestätigt. Als jemand, der die militärischen und zivilen Systeme anderer Länder hacken kann, um Informationen abzugreifen oder Angriffe vorzubereiten, ohne eine Spur zu hinterlassen. Schließlich wurde er von der Joint Counterintelligence Training Academy der Defense Intelligence Agency als Ausbilder für Gegenspionage im Netz für deren Kurs über Gegenspionage in China ausgewählt. Die operativen Sicherheitsvorkehrungen, auf denen er bei unseren Kontakten bestand, waren solche, die er aus seiner Zeit bei der CIA und insbesondere der NSA kannte und sogar mitentwickelt hatte. Im Juli 2013 bestätigte die New York Times, was Snowden mir erzählt hatte. Sie berichtete, dass Edward J. Snowden, als er für einen Auftragnehmer der National Security Agency arbeitete, zum Hacker ausgebildet wurde und dass er sich zu einer Art Experte für Cybersicherheit entwickelt hatte, wie sie die NSA händeringend suchte. Weiter hieß es in dem Artikel, aus den Dateien, auf die Snowden Zugriff gehabt hatte, gehe hervor, dass er auf die offensive Seite der elektronischen Spionage oder des Cyberwar gewechselt hatte, bei der die NSA Computersysteme anderer Staaten ausspäht, um an Informationen heranzukommen oder Angriffe vorzubereiten. Obwohl ich mich bei meinen Fragen um eine chronologische Abfolge bemühte, konnte ich es mir meist aus Neugier nicht verkneifen, gelegentlich vorzugreifen. Vor allem wollte ich nachvollziehen können, was ihn wirklich dazu getrieben hatte, seine Karriere zu zerstören, sich selbst zum Gesetzesbrecher zu machen und den ehernen Grundsatz von Verschwiegenheit und Loyalität zu brechen, den man ihm jahrelang eingehämmert hatte. Ich stellte Snowden immer wieder die gleichen Fragen in unterschiedlicher Form, und er gab mir auch viele unterschiedliche Antworten. Doch sie schienen mir entweder zu oberflächlich, zu abstrakt, zu emotionslos oder ohne innere Überzeugung. Über das NSA-System und technische Dinge zu reden, machte ihm überhaupt keine Probleme. Aber wenn es um ihn persönlich ging, insbesondere darum, dass es für seine außergewöhnlich mutige Tat doch eine psychologische Erklärung geben müsse, wurde es ihm sichtlich unangenehm. Dann rettete er sich in abstrakte Formulierungen, die ich nicht sehr überzeugend fand. Er meinte, die Menschen hätten ein Recht zu wissen, wie mit ihrer Privatsphäre umgegangen werde. Er fühle sich moralisch verpflichtet, gegen Unrecht aufzustehen. Er könne nicht guten Gewissens schweigen zu den heimlichen Angriffen auf die Werte, die ihm am Herzen lägen. Zwar glaubte ich ihm durchaus, dass ihm diese politischen Werte wichtig waren. Ich wollte aber wissen, was ihn persönlich dazu getrieben hatte, seine Freiheit zu opfern und seine Zukunft aufs Spiel zu setzen, um diese politischen Überzeugungen zu verteidigen. Und ich hatte das Gefühl, darauf keine echte Antwort zu bekommen. Vielleicht wusste er es selbst nicht. Vielleicht wollte er auch nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Aber ich musste es wissen. Vor allen Dingen wollte ich mich vergewissern, dass er sich über die Konsequenzen seiner Entscheidung voll und ganz im Klaren war. Ich hatte nicht die Absicht, ihn dabei zu unterstützen, so ein enormes Risiko auf sich zu nehmen, wenn ich nicht absolut davon überzeugt war, dass er es eigenverantwortlich und aus eigenem Antrieb getan hatte. Schließlich gab er mir eine Antwort, die von innen herauskam, die sich echt anfühlte. Der wahre Wert eines Menschen bemisst sich nicht nach dem, woran er vorgeblich glaubt, sondern nach dem, was er tut. Wie er handelt, um für seine Überzeugungen einzustehen, sagte er. Wenn man nicht nach seinen Überzeugungen handelt, ist wahrscheinlich nicht viel dahinter. Wie, fragte ich, hatte er diesen Maßstab für seinen eigenen Wert als Mensch entwickelt? Woher kam diese Überzeugung, er könne nur moralisch handeln, wenn er bereit sei, seine eigenen Interessen vollständig dem Gemeinwohl zu opfern? Von vielen verschiedenen Seiten, durch viele Erfahrungen. Aber als Kind wahrscheinlich hauptsächlich durch Videospiele, erwiderte Snowden. Als Jugendlicher interessierte er sich sehr für die griechische Mythologie und stark beeinflusst hatte ihn auch Joseph Campbells Buch »Der Heros in 1000 Gestalten«, das viele uns allen bekannte Geschichten auf einen gemeinsamen Nenner bringt, wie er meinte. Eines vor allem habe er aus diesem Buch gelernt, dass wir selbst es sind, die das Leben durch unser Handeln und die Geschichten, die wir dadurch schreiben, mit Sinn erfüllen. Es seien seine Taten, die einen Menschen als solchen definieren. Ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die Angst haben, ihre Prinzipien zu verteidigen. Dieses Thema, dieses moralische Konstrukt zur Einschätzung der eigenen Identität und des eigenen Wertes, begegnete ihm immer wieder während seiner geistigen Entwicklung, auch, wie er etwas verlegen hinzufügte, in Videospielen. Was er bei den Videospielen als moralische Lektion gelernt habe, sagte Snowden, sei, dass ein einzelner Mensch, selbst wenn er noch so machtlos ist, ein großes Unrecht aus der Welt schaffen kann. Der Protagonist ist häufig ein ganz normaler Mensch, der sich durch starke Mächte mit großen Ungerechtigkeiten konfrontiert sieht und vor der Wahl steht, entweder aus Angst zu flüchten oder für seine Überzeugungen zu kämpfen. Auch die Geschichte zeigt, dass scheinbar ganz normale Menschen, die einer Ungerechtigkeit entschlossen entgegentreten, auch die schrecklichsten Gegner besiegen können. Er war nicht der Erste, von dem ich hörte, dass Videospiele seine Weltsicht entscheidend geprägt hatten. Vor einigen Jahren hätte ich mich noch darüber lustig gemacht. Aber inzwischen hatte ich begriffen, dass sie für Snowdens Generation im Hinblick auf die Ausbildung eines politischen Bewusstseins, eines moralischen Denkens und eines Gespürs für den eigenen Platz in der Welt ebenso relevant waren wie Literatur, Fernsehen und Kino. In diesen Spielen werden häufig komplexe moralische Probleme thematisiert, die zum Nachdenken anregen. Besonders Menschen, die zu hinterfragen beginnen, was man ihnen beigebracht hat. Aus dem früh angeregten moralischen Denken, durch das sich in ihm, wie er sagte, ein Modell dafür herausbildete, wer wir als Mensch werden wollen und warum, entwickelte sich eine Haltung ernsthafter, erwachsener Introspektion über ethische Verpflichtungen und psychische Beschränkungen. Was einen Menschen klein hält und gefügig macht, erklärte er, sei die Angst vor Konsequenzen. Aber wenn man sich einmal von seiner Fixierung auf unwichtige Dinge, Geld, Karriere, Sicherheit befreit, kann man diese Angst überwinden. Eine ebenso zentrale Rolle für seine Weltsicht spielte das Internet mit seinen einzigartigen Möglichkeiten. Wie für viele seiner Generationen ist das Internet auch für ihn kein isoliertes Hilfsmittel, mit dem man unterschiedliche Aufgaben durchführt. Es ist die Welt, in der sich sein Geist und seine Persönlichkeit entwickelten. Ein eigener Raum, der Freiheit und Potenzial für geistiges Wachstum bietet, wo es ungeahnte Dinge zu entdecken gibt. Snowdens Meinung nach waren die einzigartigen Möglichkeiten des Internets von unschätzbarem Wert und mussten um jeden Preis erhalten werden. Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, der alte. Hast keine verfallenen Schlösser und keine Basalte. Dich stört nicht im Innern zu lebendiger Zeit unnützes Erinnern und vergeblicher Streit. Über Jahrhunderte zitierten deutsche Intellektuelle und Politiker gerne Goethes Eloge an die Vereinigten Staaten. Heute müsste man sagen, Amerika, du hast es schlechter. If you look at what characterized the United States in the 18th and the 19th centuries. Im 18. und 19. Jahrhundert standen die Vereinigten Staaten für Freiheit, die Freiheit des Individuums. Es war ein neues Land, dessen Grundgedanke es war, der Staat sollte sich möglichst aus den Belangen des Einzelnen fernhalten. Jeder hatte die Chance, dieses große Land zu erkunden und kennenzulernen und eine neue Dimension, eine neue Realität für sich zu entdecken. Heute ist man weit von diesen Gedanken entfernt. Es hat sich alles zum Gegenteil entwickelt von dem, was die Gründerväter im Sinn hatten. Heute ist alles sehr zentralistisch organisiert. Die Kontrolle über das Leben der einzelnen Menschen hat zugenommen. Überall spürt man den Konformismus. Es gibt so gut wie keinen Raum für abweichende Meinungen oder gar Dissens, weil jeder denkt, es sei seine Pflicht, die Nation zu unterstützen, seinen Patriotismus zu zeigen. Keiner traut sich richtig, einen anderen Lebensentwurf in die Tat umzusetzen. Dies hat viel mit Angst zu tun, die aus den Gefahren resultiert, die man der Bevölkerung immer wieder vor Augen führt. Früher war es die Angst vor dem Kommunismus, vor der Kriminalität. Heute vor dem Terrorismus. Dennoch ist Amerika immer noch ein reiches, mächtiges Land. Es ist immer noch das beliebteste Einwanderungsland, vor allem für die Bevölkerung aus Südamerika. Ob das Land unter der Regierung Obamas ein Jahrzehnt verloren hat, das hängt davon ab, nach welchen Kriterien wir es beurteilen wollen. Fest steht, dass nach der großen Finanzkrise die Regierung alles unternommen hat, um denen zu helfen, die diese Krise herbeigeführt hatten, also den Reichen. Wenn man heute Amerikaner fragt, ob sie sich eine bessere Zukunft für ihre Kinder wünschen, dann lautet ihre Antwort, dass dies kaum möglich sein wird. Diese Antwort hört man zum ersten Mal in der Geschichte des Landes. That was always the American dream, that your children will be better off than you. And this is a sense that has definitely been lost in the last decade in the United States, which is a very significant change. Mit seinem Buch hat Glenn Greenwald die ganze Dimension des Überwachungsgeflechts der NSA und der engsten Partnergeheimdienste von Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland aufgedeckt, aber auch die unerlaubten Überwachungspraktiken nationaler Nachrichtendienste. Wie können wir uns vor dem Zugriff der NSA und der inländischen Geheimdienste also schützen? Glenn Greenwald. There are many things, but the most important ones are. Zunächst sollten wir die Unternehmen vermeiden, die mit der NSA kooperieren. Stattdessen sollte man Unternehmen wählen, die auf Datenschutz großen Wert legen. Wenn man miteinander kommuniziert, sollte man Verschlüsselungssysteme verwenden. Immer mehr Menschen tun dies. Diese Technologien stellen ein großes Hindernis für die Ausspähung dar. Und noch etwas. Länder wie Deutschland sollten sich viel mehr dafür einsetzen, dass die Amerikaner nicht komplett über das Internet herrschen. Bürger aller Länder sollten auch diese Forderung stellen. Das, meine Damen und Herren, waren einige Auszüge aus dem Bericht »Die globale Überwachung, der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen« von Glenn Greenwald, gelesen von Christian Baumann und Johannes Hitzelberger. Die Übersetzung besorgten Gabriele Gockel, Robert Weiß, Thomas Wollermann und Maria Zübach. Das Buch ist bei Drömer erschienen. Diese Sendung können Sie noch einmal hören und kostenlos herunterladen. Schauen Sie wie immer unter Bayern 2 Mediathek oder direkt unter Radiotexte am Dienstag. In der kommenden Woche laden wir Sie zu der letzten Raterunde dieses Jahres ein mit den literarischen Fahndern von Nemo. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Alles Gute, Ihr Antonio Pellegrino.